Hamad bin Isa al-Khalifa, König des Königreiches Bahrain, richtete jüngst an den Genossen Kim Jong-un eine Glückwunschadresse. Darin sandte er aus Anlass des Nationalfeiertages der DVJK im Namen des Königes und Volkes des Königreiches Bahrain dem Marschall Kim Jong-un herzlichst Gruß, Gratulation und Glückwunsch. Weiter wünschte er Kim Jong-un von ganzem Herzen Gesundheit und Glück und den Koreanern ständigen Fortschritt und Gedeihen unter seiner weisen Führung.